Ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ihr seid im Zug heute Nacht, wie immer, von der Nacht auf Freitag, von Freitag auf Samstag mit all euren Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Unsere Telefonnummer, die ihr mittlerweile ja auch schon kennt, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Es geht los heute Nacht mit Holger. Und der ist 19 Jahre alt. Hallo Domian. Holger, schönen guten Morgen. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja. Ich habe folgendes Problem. Es geht um meine Halbschwester. Mhm. Die ist Anfang der Woche spurlos verschwunden. Mhm. Beschreib mal die näheren Umstände. Also die hatte einen Freund, der ist Albaner, 26 Jahre alt. Sie ist noch minderjährig. Mhm. Und wie alt ist sie? Wie bitte? Wie alt ist sie? 16. Mhm. Und sie ist vermutlich schwanger von ihm, das weiß man noch nicht so genau. Und Wie kommst du zu der Vermutung? Hat sie dir irgendetwas gesagt oder angedeutet? Nein, ich war heute bei meinem Vater, mhm. also wo sie auch wohnt. Das ist ja nicht seine richtige Tochter. Mein Vater ist in zweiter Ehe verheiratet. Mhm. Das ist die Tochter von seiner neuen Frau. Ja. Und er sagte mir heute, dass sie seit Montag nicht mehr aufgetaucht ist. Mhm. Sie wollte montags arbeiten gehen und meine Halbmutter, also meine Stiefmutter, mhm. sie wollte sie abends von der Arbeit abholen. Ja. Weil sie wollten abends noch zusammen in der Stadt. Ist deine Stiefmutter dann zu der Arbeitsstelle gegangen? Ja, sie ist hingefahren und wollte sie abholen. Mhm. Und weil deine... sie anschließend noch in der Stadt wollten und Einkäufe machen mhm. wollten. Deine Schwester war nicht da? Sie ist nicht aufgetaucht. Ist sie denn überhaupt an dem Tag mal an der Arbeitsstelle gewesen? Sie war da. Sie mhm. war auch einen Tag später nochmal da und hat gesagt, dass sie die nächste Zeit nicht kommen wird. Mhm. Also sie war einen Tag später nochmal da und ja, ist aber an dem ersten Abend ist sie nicht nach Hause gekommen. Ist nicht nach Hause gekommen, mhm. schon die ganze Woche nicht. Ja. Habt ihr jetzt irgendeine Vermutung, wo sie sein könnte? Ja, ich denke mal bei ihrem... Also Ex-Freund, also sie hatte mit ihm Schluss gemacht, wollte auch nichts mehr mit ihm mhm. zu tun haben. Und meine Eltern waren beim Amtsgericht, haben eine einstweilige Verfügung geholt, mhm. dass der Kerl sich auf 200 Meter nicht mehr an sie nähern darf, mhm. weil sie sich von ihm schon belästigt fühlte und so. Mhm. Und das hat er wohl nicht eingehalten, weil er war zwischendurch bei meinen Eltern zu Hause. Mhm. Und hat da Rabatz gemacht, ist ums Haus geschlichen, ist vor dem Haus hergefahren, hat gehupt wie so ein Bescheuerten auf Deutsch gesagt. Hältst du es für möglich, dass er sie unter Zwang zu sich geholt hat? Ja. Mit Zwang? Das vermute ich ja. Mhm. Also ich gehe davon aus. Dass sie nicht freiwillig gegangen ist? Ja, eben. Aber sonderbar ist ja, dass sie dann nochmal zur Arbeit gegangen ist und sich von der Arbeit auch überhaupt nicht gemeldet hat. Sie hätte doch einen Hilferuf loslassen können nach Hause. Ja, ich denke mal, dass er ihr in den Rücken gestanden hat und... Aber doch nicht während der ganzen Arbeitszeit. Nein, sie war ja nur kurz den Dienstag da. Kurz nur, mhm. Ja, mhm. und hat gesagt, dass sie die nächsten Tage nicht kommen wird und so und... Weiß man denn die Adresse dieses Freundes? Ja, klar, die Polizei war auch schon ein paar Mal da. Die Polizei ist ja schon eingeschaltet. Mhm. Und mit welchem Ergebnis? Die haben ihn angetroffen. Bitte? Die haben den Kerl nie angetroffen. Mhm. Der Kerl ist 26 und ist auf Bewährung draußen. Mhm. Also ihr macht euch richtig Sorgen um die Schwester. Ja klar, ich mhm. hab Schiss um meine Schwester. Ich war nicht mal eine leibliche Schwester, aber ja. trotzdem. Was sagt denn die Polizei, wie man da jetzt weiter sich verhalten soll am besten? Ja, die fahren regelmäßig Streife da bei dem Haus, mhm. hoffen, dass er irgendwann mal auftaucht. Mhm. Und dann wollen sie ihn zur Rede stellen. Mhm. Vor allen Dingen, der darf sich ja nichts mehr leisten, sonst wird er abgeschoben, mhm. weil der ist Albaner. Mhm. Naja, die entscheidende Frage ist ja jetzt im Moment, wo ist deine Schwester? Ne? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Ist man denn in diese Wohnung eingedrungen von ihm? Von mir? Nein, nicht von dir, sondern von dem Typ. Ach so, ne, konnten sie ja nicht, weil er nicht da war. Na gut, aber die Polizei hätte ja vielleicht Möglichkeiten, wenn man dort einen Menschen vermutet, der wieder seinen eigenen Willen dort gehalten wird. Ja, davon weiß ich nichts. Mhm. Die waren 40 Mal da, haben ihn nie angetroffen, mhm. aber in mhm. der Wohnung waren sie, glaube ich, noch nicht. Mhm. Ja, und er hat sich Freunde, die ihn dann neuen rumkutschieren, also die auch mit ihm mhm. bei meinen Eltern waren und da Rabatz gemacht haben und so. Also man kann im Klartext im Moment nichts machen, als darauf zu hoffen, dass die Polizei in irgendeiner Weise da eine Möglichkeit findet, an ihn heranzukommen oder ihn gar fasst, Ja, ich fahre selber schon wie so mit meinem Freund durch die Gegend und suche sie in der Stadt. Und wir waren auch heute an seiner Wohnung. Ich weiß, wie er heißt. Ich habe seine Adresse. Ich war heute da. Habt ihr denn in den entsprechenden Lokalzeitungen, hat die Polizei da schon Fotos veröffentlicht? Nee, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich denke mal, dass das die nächsten Tage passieren wird, wenn nichts, wenn sie sich nicht meldet oder so. Gehen eure Gedanken so weit, dass ihr fast schon Angst um Leib und Leben habt, der Schwester? Ja, ich habe gehört, also der Grund, warum er auf Bewährung draußen ist, er soll seine Ex-Freundin umgebracht haben. Ich habe so gehört, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber das macht mir am meisten Sorgen. Ich habe Angst, dass er ihr was antut. Vor allem, wenn sie schwanger ist von ihm. Eine üble und schlimme Situation, Holger. Die ich natürlich gar nicht weiter kommentieren kann oder dir irgendetwas Schlaues sagen kann, wenn die Polizei sich damit schon beschäftigt. Ich habe nur Schiss um meine Schwester. Das geht mir tierisch nah. Ja. Also ich war echt geschockt. Ich habe Freunde angerufen aus meiner Stadt, wo auch der Typ wohnt. Hab die gefragt, ob die den kennen und so, ob sie vielleicht mit ihr zusammen gesehen haben und so. Die werden alle die Augen offen halten und mir sofort Bescheid geben. Ja. Aber soweit ich das jetzt einschätze, können wir von hier aus dir oder euch nicht helfen. Ja, ist schon klar. Ich wollte mich einfach mal mit einem darüber unterhalten. Ist klar, ja. Ich fände es sehr, sehr nett von dir, wenn du dich vielleicht bei uns nochmal meldest, uns ein bisschen auf dem Laufenden hältst nächste Woche, wie sich die Dinge entwickeln. Und wir wollen ganz, ganz, ganz, ganz doll hoffen alle, dass deine Schwester jetzt am Wochenende vielleicht wieder zurückkommt. Ich will es hoffen. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja. Ich grüße ganz herzlich meinen Freund Thorsten, der das alles ermöglicht hat, weil ich sitze gerade bei ihm und telefoniere von hier aus. Ja. Und seine kleine Schwester Kier. Okay. Und wir drücken alle die Daumen, dass die Geschichte gut ausgeht. Kannst du mir vielleicht ein Autogramm schicken oder ja. so? Ja, leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse und dann machen wir das. Okay, okay. Besten Dank. Tschüss, danke Holger. Dir. Tschüss. Tschüss. 14 Jahre ist sie. Und sie heißt wie? 14 Jahre. Wer ist in der Leitung und ist 14 Jahre? Ja, hallo, ich bin das Jennifer. Ist die Jennifer, ne? Du bist die Einzige in der Leitung, irgendwie, die 14 Jahre alt ist. Ja. Hi. Ja, ich habe ein ganz großes Problem. Ja? Und zwar glaube ich, dass mein Vater schwul ist. Du glaubst, dass dein Vater schwul ist? Wie kommst du denn zu dieser Vermutung? Ja, ich war in der Stadt, im Geschäft. Und vor dem Geschäft ist noch so, so eine Cafeteria. Ja. Ja, und dann war ich an der Kasse. Und mein Vater stand da mit einem Arbeitskollegen nach der Arbeit. Er hat dich aber nicht gesehen. Nein. Aber ich habe gesehen, wie die beiden sich geküsst haben. Richtig geküsst? Ja. Oder nur so auf die Wange? Nein, auf den Mund. Richtig auf den Mund? Ja. Nur so auf den Mund oder sogar noch näher? Also mit Zungenkuss und so meine ich. Ja, weiß ich nicht. Dann habe ich mich einfach umgedreht, weil ich nicht wollte, dass mein Vater mich sieht. Also ich frage jetzt ganz einfach mal, kann es sein, dass er vielleicht einfach nur ein super guter Freund von ihm ist? Und das machen ja auch Hetero-Männer schon mal, dass sie sich ein Küsschen geben zum Abschied oder so. Ja, auf den Mund? Naja, auf den Mund vielleicht nicht gerade. Ja, und ich weiß nicht, ob ich jetzt meiner Mutter erzählen soll. Hast du denn, Jennifer, in irgendeiner Weise sonst noch Beobachtungen gemacht, diesbezüglich? Nein, nur, dass er manchmal später von der Arbeit kommt. Das heißt ja noch nichts. Nein. Das heißt noch gar nichts. Beschäftigt dich das sehr? Ja, weil ich weiß nicht, wenn das jetzt rauskommt und meine Freunde das mitkriegen. Weil du gerade am Anfang gesagt hast, ich habe ein großes Problem. Du vermutest, dass der Papa schwul ist. Ja. Was meinst du denn, wie die Freundinnen oder Freunde darauf reagieren würden, wenn es denn stimmen würde? Ich weiß es nicht. Wie wäre das denn, abgesehen mal von den Freundinnen, für dich, die Vorstellung, dein Vater wäre schwul? Ja, ich weiß nicht, weil der ist ja noch mit meiner Mutter zusammen. Das ist natürlich ein ganz großes Problem, hast du recht. Ja, und ich weiß auch nicht, wie meine Mutter dann darauf reagieren würde und ich könnte das auch nicht. Also, ich glaube, hier geht es erstmal gar nicht, natürlich auch, aber es geht erstmal gar nicht um das Problem, ist er nur schwul oder nicht schwul, sondern geht der eventuell deiner Mutti fremd, ne? Ja. Und dann ist natürlich noch eine andere Frage, geht er mit einem Mann fremd oder mit einer Frau? Wenn dir das so am Herzen liegt, Jennifer, und dich das so berührt und umtreibt und du dir ständig Gedanken drüber machst, sprich doch deinen Vater erstmal an. Vielleicht klärt sich das ja wirklich auf. Kann ja sein. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Beschreib mir nochmal das Verhältnis, was du zu deinem Papa eigentlich hast. Ja, eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Mhm. Ihr macht viel miteinander und könnt eigentlich auch ganz gut quatschen. Ja. Ja. Beim Angeln vor allen Dingen. Beim Angeln? Mhm. Ihr angelt zusammen, ihr beiden. Ja. Wann angelt ihr das nächste Mal? Ja, wir wollten jetzt, also heute Abend. Also jetzt am Samstag? Ja. Ja? Ihr beide alleine? Ja. Ist die geniale Möglichkeit, Jennifer. Ja. Sprich, fang es genauso an. Guck mal, du kennst mich überhaupt nicht. Und da ist es ja noch, vielleicht manchmal noch schwieriger, jemandem etwas zu erzählen. Fang einfach genauso an, wie du es bei mir gerade gemacht hast. Ja, okay. Ne? Mhm. Es kann ja sein. Also ich will dich insofern vielleicht auch beruhigen. Ich hatte früher auch oftmals heterosexuelle Freunde, mit denen ich mich so gut verstanden habe, dass man beim Abschied auch schon mal ein Küsschen auf den Mund gab. Das war nicht gerade ein Zeichen für Schwulsein. Also muss nicht unbedingt sein. Mhm. Ne, vielleicht ist das ja sein allerbester Freund und die haben ein ganz gutes Verhältnis miteinander. Kann sein, muss nicht sein. Aber ich finde, das Allerbeste ist, du redest mit deinem Vater und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Vielleicht klärt es sich ja alles auf. Ja, und wenn es stimmt, was soll ich dann meiner Mutter sagen? Dann wirst du mit deinem Papa auch mal darüber reden, dass du natürlich jetzt in diesem Konflikt stehst und er soll sich dazu mal äußern. Und wenn das stimmt, Jennifer, wenn du jetzt am Wochenende mit ihm redest, ja, besteht die Möglichkeit, dass wir beide am Montag nochmal miteinander reden? Ja. Geht das? Ja, klar. Zu so später Zeit? Ja. Musst du nicht in die Schule am Dienstag? Ja, doch, aber ich bin meistens sowieso so bis 2 Uhr wach. Dürfen wir dich nochmal anrufen? Ja. So kurz nach 1, Montagnacht. Okay. Ich bin sehr gespannt. Und du versprichst mir, dass du deinen Papa ansprichst? Ja, okay. Okay. Danke. Dann bis Montag. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, 0180-5678-111. Und es geht weiter mit Rita. Und Rita ist 57. Ja, hallo, hier bin ich. Ja, Rita. Ich wollte mal zu dem Thema von gestern noch was sagen. Ich habe auch Haustiere. Aha. Aber etwas exklusiver oder minimaler. Elefanten. Wie bitte? Du hast Elefanten? Elefanten, die erst nur 5 waren. In so einer kleinen, schnuckeligen Riege aus einer Apotheke für die Leprahilfe und daraus sind heute 12.000 geworden. Ich verstehe im Moment leider überhaupt gar kein Wort. Nein. Du hast 12.000 Elefanten? Ja. In der Sammlung, ja. Also die sind so klein, oder wie? Ja, klein und groß. Bis einen halben Meter ist das größte so. Und aus was bestehen die? Alles. Porzellan, Stoff, Plastik, neckische Sachen, Tassen, Eierbecher. 12.000 an der Zahl? Ein paar Dosen, 350 sicherlich, ja. Und da hatte ich natürlich eine ganz schlimme Umzugsnot vor 2 Jahren. Ja, das kann ich unbedingt retten. Ja. Ich habe, glaube ich, genauso oder noch mehr gekämpft für meine 12.000 Elefanten wie jetzt in Münster, für den kleinen Elefanten. Ja. Und habe dann Gott sei Dank eine Lösung gefunden und da habe die jetzt hier im Freizeitpark ausgestellt. Aha, also so. Die sind nicht mehr in deiner Wohnung? Nein, ich hatte fast gar keine Wohnung. Das war alles nur Elefantasien rundum. Gibt es da vielleicht in deiner Wohnung zumindest einen Lieblingselefanten noch? Ja, natürlich. Doppelte sind da auch wieder noch. Und die ich mich dann auch nicht überwinden kann. Im Winter ist der Park ja zu und da habe ich natürlich im Winter auch Elefanten zu Hause. Jetzt sag mir nochmal genau, wo du wohnst und wo dieser Park ist. Das ist das Fort van Abenteuerland. Und wo ist das? Im Sauerland. Im Sauerland. Westliche Wasserfall. Ja. Und im Moment ist das aber geschlossen. Ist geschlossen. Und da kann man im Frühling hingehen und deine vielen Elefanten angucken. Ja. Und die sind verstreut da mitten auf der Wiese und im Wald? Nein, das wäre schön. In einer Halle, die schon wieder zu klein ist. Also die Elefanten gehen im wahrsten Sinne des Wortes an den Wänden hoch. 4 Meter zum Teil. Das ist eine Halle, ganz schön. Ein 4 Meter großer Elefant, aus was besteht der? Nein, 4 Meter sind die Wände. Ach, die Wände sind. Nein, meine größten Elefanten sind 1,5 Meter. Ja, jetzt könnte ich da natürlich mal Ausschau halten nach größeren. Ja. Aber ich musste erstmal diesen furchtbaren Umzug schaffen, auch natürlich Vitrinen, die ich alle so überall mehr oder weniger geschnorrt habe oder Sperrmüll und überall alles, was mit Glas zu tun hatte, Plexiglas und was so. Was macht dich denn so sehr an Elefanten? Ja, eigentlich die der Sinn der Elefanten, die schönen Texte, die es zum Teil dazu gibt und... Was, die Texte? Ja, es gibt viele schöne Sprüche und Witze und Bücher und irgendwie mystisch und witzig. Hast, und du einen guten, hast du einen guten Spruch auf Lager in Sachen Elefanten? Nee, jetzt hatte ich diese Woche eigentlich nur den im Kopf, immer in Schmerz und Trauer weinen Elefanten salzige Tränen. Das habe ich dann auch nach Münster geschickt, weil ich mich da auch ein bisschen mit reingedacht habe. Das hat mir auch leid getan, weil ich den dann gerne mal besucht hätte. Ja, ja, das hat uns natürlich alle mitgenommen, der kleine arme Elefant. Ja. Sag mir mal, wann das bei dir angefangen hat. Du bist jetzt 57 Jahre alt. Circa vor 20 Jahren. Mhm. Und wie hat das angefangen? Eigentlich nur so zur Dekoration um meinen Schreibtisch rum. Ich fand das einfach nett und niedlich, gerade verkitschte Sachen und Haushaltsgegenstände, was man mit den Elefanten wie auch im Leben so eigentlich alles anstellt, in welchen allen möglichen Stellungen die dargestellt sind. Und auch künstlerisch, auch kitschig. Wasserkessel zum Beispiel haben viele Spaß bei mir, wenn sie sich das ansehen. Ein Wasserkessel als Elefant. Ja. Sehr schön. Du musst ja dann auch ein Heidengeld ausgegeben haben dafür. Nein. Ich sage immer weniger als natürlich Zigaretten. Ich will nicht die Raucher beleidigen, aber ich ziehe mir nicht jeden Tag für 5 Mark Elefanten am Automaten. So schnell finde ich die gar nicht und jetzt schon gar nicht mehr, weil sie dann doppelt sind. Aber ab und zu packt mich doch immer wieder ein Flohmarkt. Ja. Lebst du alleine, Rita? Ja, ich lebe alleine und kann mich jetzt ganz damit befassen. Ja. Und vorher musste ich sehr viel im Geschäft arbeiten und dann habe ich das wohl irgendwie als Ausgleich gebraucht. Um meinen elenden Schreibtisch rum etwas romantischer. Wenn man so sehr sich mit Elefanten beschäftigt hat, so viele Jahre, wie du das jetzt gerade erzählt hast, hast du nicht da irgendwie so eine heimliche Sehnsucht, vielleicht sogar mal einen Elefanten zu besitzen, einen lebendigen? Ja, nee, da habe ich dann doch etwas Respekt davor. Ich habe auch noch nicht drauf gesessen, aber es gibt ein wunderbares Exemplar, was da eine Firma herstellt, aber die kosten 50.000 Mark, da habe ich noch keinen Spender für gefunden. Bei mir ging es wirklich eigentlich erst ab 5 Mark, dann 10 Mark und ich habe ganz wenige, also über 100 Mark. Und wenn ich den schon mal hätte, der ist ganz toll gearbeitet, den kann man auch bewegen, so für Kinder im Freizeitpark wäre das auch schön. Warst du denn schon mal in Afrika oder Indien und hast Elefanten so in der freien Natur gesehen und erlebt? Ja, in Afrika bin ich gewesen, aber das war noch fast vor dieser konzentrierten Sammelleidenschaft. Da habe ich das nicht geahnt, dass ich damit mal offiziell Auszug und nach Indien möchte ich lieber gar nicht, weil ich mir ganz fürchterlich schöne Exemplare davor stelle, dass ich das nicht weder bezahle noch... Also du redest immer von den gegenständlichen Elefanten, ne? Die lebendigen scheinen dich gar nicht so zu interessieren, oder? Doch ja, im Fernsehen, aber da habe ich ja einfach nicht die Gelegenheit. Ist klar, ja. Ich kenne zwar einen, der steht hier im Sauerland bei Arnsberg im Stall. Der könnte mal als Elefant im Porzellanladen daher marschiert, das würde ganz toll passen. Der war auch bei Bettina Böttinger schon mit Frau Süßmuth. Aha, aber die beiden hat man kombiniert, wie interessant. Was hat das für einen Sinn? Da haben die, ja, die heißt zum Beispiel auch Rita. Ich weiß nicht, was die Rita so an sich hat mit manchen exklusiven Sachen. Kommt mir manchmal so vor. Ja. Nee, die hatten da Porzellan aufgebaut und dann, dass er da sehr gefühlvoll durchgegangen ist. Wie schön. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegenpartner war. Also, Rita aus dem Sauerland war das, die einen Elefantentick hat, über 12.000 Exemplare gesammelt hat und kann eigentlich gar nicht damit aufhören. Und die größte Sammlung der Welt wahrscheinlich, weil ich schon 5-mal damit im Guinness-Buch war. Ist das wahr? Und ich finde, dann würde mir natürlich auch Kontakte im Ausland mal wünschen, irgendwas zu tauschen oder was Neckisches zu erfahren, vor allen Dingen Postkarten oder so. Also ich merke, du wirst noch schön weiter sammeln demnächst. Ja, ich kann das nicht. Liebe Rita, alles Gute. Zu nett, ja. Dankeschön. Vielen Dank für den Anruf, das war interessant. Danke, ja. Tschüss. Raphael, 17 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo, ja, ich bin Raphael. Ja, Raphael, dein Thema. Ja, mein Thema ist, dass ich ein ziemlich großes Problem habe mit meiner Mutter. Inwiefern? Bitte? Ja, meine Mutter ist 41. Ja. Und sie hat ihr Verhalten sehr stark geändert, seitdem mein Vater vor 3 Jahren gestorben ist. Mhm. Inwiefern verändert? Ja, als sie mein Vater noch also verheiratet war, bedingt durch die Krankheit meines Vaters. Wie alt war dein Vater? Mein Vater war, wo er gestorben ist, 41. Mhm. Also genau wie meine Mutter. Mhm. Bedingt durch seine Krankheit nicht rausgegangen, nicht in Diskotheken gegangen und hat eigentlich nicht gelebt. Und nachdem mein Vater gestorben ist, hat sie ein Jahr lang... Bitte? Also sie hat nicht gelebt aufgrund der Krankheit des Vaters? Ja, sie... Mhm. Was hatte dein Vater für eine Krankheit? Der hatte 2 Schlaganfälle, also Schlaganfälle. Mhm. Und wie lange war dein Vater krank? Mein Vater war eigentlich krank 10 Jahre. 10 Jahre? Ja, 10 Jahre. Seitdem ich denken kann, ich habe diese Krankheit eigentlich nie mitbekommen. Also als sehr junger Mann hat er eine solche Krankheit bekommen? Ja. Mit 32 war das, glaube ich. Mhm. ich habe diese Krankheit nicht mitbekommen. Ja. Und für mich war das auch eigentlich ein Schock, weil ich nicht wusste, was passiert ist. Also für mich war das ein Schock, ne? Ja. Aber das ich habe das eigentlich auch verdaut, sag ich mal. Ich bin eigentlich damit eigentlich klar gekommen. Mhm. Das Problem liegt jetzt bei meiner Mutter, weil sie dann eben nach einem Jahr Trauerzeit angefangen hat, rauszugehen. Was heißt genau rausgehen? Diskotheken, jedes Wochenende. Und alles Mögliche. Das fand ich zunächst ich das ganz gut. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste dich das da freuen, so eine agile Mutter zu haben, die auch in die Disco geht. Ich fand es zunächst ganz gut, hat mich von meiner Mutter gefreut, dass sie zu Hause sitzt und Frau hat oder was. Mhm. Aber das wurde dann immer extremer und das ist dann so weit ausgeschweift, dass sie jedes Wochenende fast einen anderen Freund hatte, also einen anderen Partner. Mhm. Und ja, sie hat Freunde kennengelernt, von denen ich weiß, dass es eigentlich keine Freunde sind, auch die sie eigentlich nur ausnutzen. Mhm. Und auch ihre Partner sind, also eher Leute, also sie ist mit denen eine Woche zusammen. Mhm. Und sind das junge Männer? Bitte? Sind das viel jüngere Männer als sie? Das sind meistens ältere Männer. Ältere Männer, mhm. Ja, und da habe ich das eben gemerkt, dass sie dann immer, also da habe ich wie sich ihr Verhalten geändert, da habe ich das dann daran gesehen. Was hat sich denn nun, abgesehen davon, dass sie nun immer zu den Diskotheken rumhängt am Wochenende, wie hat sich denn ihr Verhalten so im Alltag und dir gegenüber verändert? Das ist genau das Problematische, das hat sich extrem verändert. Es hat sich verändert dadurch, dass sie die Familie vernachlässigt. Wie viele Kinder gibt's denn noch? Ja, ich habe noch eine ältere Schwester, die ist 20. Ja. Dass sie die Familie vernachlässigt, das heißt, dass sie eben nicht so auf den Haushalt achtet. Für sie ist das Rausgehen mit Freunden und Diskotheken und Leute kennenlernen wichtiger. Mhm. Wie lange geht das jetzt schon so, dass es dir eigentlich gegen den Strich läuft? Also da muss ich sagen, heute war, sag ich mal, das Ausschlaggebende, weil ich sie heute gesehen habe in der Diskothek. Mhm. Ich war auch heute in der Diskothek, habe sie dort getroffen, zufällig. Ja. Da war sie genau mit einem Partner zusammen. Mhm. Und von dem ich weiß, dass sie ihn eigentlich nur einmal gesehen hat. Mhm. In der Diskothek hat sie mit ihm enger als eng zusammen getanzt und ja, sie haben miteinander rumgeleckt. Ja, Raphael, aber ich bin jetzt gar nicht so empört, wenn du das erzählst. Du sagst, die haben sich einmal gesehen. Na gut, dann haben sie sich jetzt das zweite Mal gesehen und sich vielleicht gut verstanden und dann knutschen wir mal. Was ist dabei? Ja, jetzt verstehe ich, da haben sie recht. Du kannst mich ruhig duzen, ich duze dich auch. Ja, Entschuldigung. Also du hast recht. Wenn du das so sagst, aber wenn sie das mal machen würde, wenn sie dann mit dieser Person einen Monat zusammen wäre, aber ich weiß ganz genau, dass das nur für heute Abend ist und vielleicht auch für den nächsten Abend. Raphael, selbst wenn das so wäre, wäre es egal, lass deine Mutter doch ihr Leben. Vielleicht hat sie wirklich sehr viel verpasst und versäumt und sie lebt sich jetzt nochmal so richtig aus. Viel entscheidender ist, finde ich, deine Beziehung zu deiner Mutter, dass die weiterhin gut bleibt. Ich habe so ein ganz klein bisschen das Gefühl, dass du auch eifersüchtig bist. Kann das sein? Also das, dass meine Mutter jetzt einen Partner hat. Ja, dass da immer zu neue Männer auftauchen und du vielleicht auch nicht mehr so im Mittelpunkt stehst. Nein, das ist, kann ich dir ganz ehrlich sagen, nicht mein Problem. Mhm. Hast du denn mit deiner Mutter, weil auch so offen geredet, wie du das mir jetzt gerade erzählt hast? Ja, ich hab sie damit konfrontiert. Mhm. Ich habe ihr das ganz klar so gesagt, alles geschildert, wie ich das darüber denke. Mhm. Und sie hat da eigentlich relativ negativ reagiert. Was hat sie denn gesagt? Ja, sie ist sauer geworden. Ja gut, aber in welcher Form? Hat sie unsachlich reagiert? Hat sie geschimpft oder hat sie überhaupt nichts gesagt? Ja, oder? Sie hat geschimpft. Sie war sauer, dass ich mich einmische in ihre Angelegenheiten. Mhm. Also sie war eigentlich nicht bereit, sich da irgendwas von mir anzuhören. Sie vernachlässigt dadurch auch nicht nur die Familie, sondern auch ihre Arbeit. Sie muss nämlich morgens früh 6 Uhr aufstehen und dann geht sie wieder vor feiern. Und das war schon so, dass sie um 6 Uhr nach Hause gekommen ist und dann gleich zur Arbeit. Mhm. Und meine Schwester. Raphael, erstmal finde ich, das ist eine 41-jährige Frau. Da trägt sie Eigenverantwortung für das, was sie da macht. Ja. Und vielleicht hast du ja auch nicht den richtigen Ton gewählt. Ich weiß es nicht, ich sag's jetzt einfach mal so. Vielleicht hast du nicht den richtigen Ton gewählt, als du sie kritisiert hast. Ich finde zwei Sachen wichtig. Erstens musst du absolut ihr Leben respektieren. Wenn sie im Moment, ich sage es mal ganz salopp, die Sau rauslassen will, soll sie das machen. Das ist ja der eine Punkt. Der andere Punkt aber ist, dass sie dich natürlich nicht vernachlässigen darf und auch nicht die Familie und euren Haushalt und eure Wohnung. Und wenn das der Fall ist, das Letztere, finde ich, dann hast du auch ein Recht, das mal zu kritisieren und das zum Thema zu machen. Aber ich würde an deiner Stelle nicht generell kritisieren, dass sie jetzt viel ausgeht, dass sie viele Männer hat. Das ist ihr Bier, ihr Leben. Lass sie mal in Ruhe. Was soll ich denn da kritisieren, dass sie den Haushalt vernachlässigt? Die streitet das ab. Also sie sagt, das stimmt nicht. Ich vernachlässige den Haushalt überhaupt nicht, wenn ich ihr das sage. Also sie sieht da eigentlich kein Problem. Und meine Schwester hat auch schon mit ihr öfter geredet, länger geredet auch. Letztendlich, Raphael, wirst du da gar nicht viel bewirken können, vermutlich. Du bist bald ein erwachsener, junger Mann und du wirst nicht sehr massiv in das Leben deiner Mutter da reinfunken können, wenn sie das jetzt so machen will. Du kannst nur, indem du sachlich bist, immer wieder darauf hinweisen, auf Missstände, die du auch begründen kannst. Also, weiß ich, wenn sie sich nicht dir gegenüber ordentlich verhält oder wie gesagt im Haushalt und so weiter. Ja. Letztendlich finde ich, versuch doch mal noch ein bisschen mehr sie zu respektieren und ihr Leben. Und wenn sie heute Abend da mit jemandem rumknutscht, den sie noch gar nicht kennt, ist doch egal. Das ist doch ihre Angelegenheit. Ja, diese Angelegenheit schlägt aber dann auch auf mich aus, ne? Indem sie vernachlässigt. Naja gut, das haben wir jetzt ein paar Mal schon so gesagt. Ja, ja. Ich finde, ich kann das ja nicht richtig beurteilen, eure Familiensituation. Ein bisschen mehr Toleranz der Mutter gegenüber. Aber du kannst dich auch zur Kritik melden, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht gut behandelt wirst. So muss ich jetzt allgemein dich verabschieden, Raphael. Ah, okay. Anders geht's nicht. Alles Gute. Ja, man kommt zu keinem Punkt, ja, ist klar, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, nee, aber ganz wichtig ist, vielleicht hast du da vielleicht auch noch nicht so drüber nachgedacht. Die Frau hat ein Recht auf ihr eigenes Leben. Ja, das hat sie. Ne, hat sie. Und die hat auch das Recht, Sachen zu machen, die du vielleicht blöd findest. Ja, das hat sie aber ein das Recht auf ein Leben einer, ja, in Anführungsstrichen, Nutte. Naja, komm. Das ist aber jetzt sehr hart geurteilt. Und vielleicht ein bisschen weniger eifersüchtig. Ich habe doch irgendwie das Gefühl, dass du doch der Prinz sein möchtest bei euch. Ja, weiß ich nicht. Lieber Raphael, sieh mal irgendwie zu, dass du das für dich auch so gehandelt kriegst. Alles Gute. Dankeschön, ich wünsche dir noch viel Glück für deine Sendung. Danke, ich wünsche dir auch viel Glück. Ja, tschüss. Tschüss. Frank, 24 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hier ist Frank aus Duisburg. Ja. Und ich bin Binnenschiffer. Hey. Ja, korrekter Beruf. Ne? Du fährst auf diesen schönen Schiffen, die ich hier in Köln auf dem Rhein immer im Sommer, vor allen Dingen, wenn ich da spazieren gehe, oder Fahrrad fahre, beobachte. Ja, richtig, genau. Und ich immer ganz romantische Sehnsüchte kriege, wenn ich euch sehe. Ja. Toll, finde ich. Ich würde so gerne mal mit so einem Schiff mitfahren. Ja, ist überhaupt kein Problem. Da kannst du mal bei mir mitfahren. Gerne, wirklich. Erzähl mal ein bisschen von dir und von dem Job. War das Thema, weswegen du angerufen hast? Ja, richtig, ja. Und zwar, wir fahren auf der Donau. Aha. Also so richtig nach Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Ungarn, Slowakei, die ganzen Länder da oben. Und da waren wir einmal in Rumänien gewesen. Wo das genau war, weiß ich nicht mehr, weil die haben da oben alle so ganz komische Namen. Ja, und da wird ja an der Grenzstation, wird ja immer klariert. Also das heißt, da kommt Zoll und so. Ja. Und die gucken nach Schmuggelware oder so. Dann machen die so Stichproben, haben die aber eine... Und da muss man vorher Zettel ausfüllen, was man alles besitzt. Ja. Man muss alles aufschreiben, jede Zigarette, jede einzelne Zigarette, alles. Da hat sich wohl ein Kollege verzählt mit den Zigaretten und wir sind halt ein paar Zigaretten zu viel gewesen. Da haben die uns direkt eingesperrt. Eingesperrt, ja. Ja, die haben zuerst unsere Ausweise verlangt, haben uns die Ausweise abgeholt zum Kontrollieren, zum Angeblichen, und sind dann später wiedergekommen mit jede Menge anderen Polizisten und haben uns einzeln von Bord verhaftet. Eieiei, ich glaube, in rumänischen Gefängnissen zu sitzen, ist auch gerade kein Spaß, ne? Nee, das war überhaupt kein Spaß. Also, das sind ja mal Verhältnisse da drüben, das ist ja nicht mal normal. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Wie lange habt ihr denn gesessen? Drei Tage. Wegen ein paar Zigaretten? Ja, weil die haben auch dann direkt nach Drogen geguckt und so, ne? Und haben die das ganze Schiff komplett auseinandergewühlt und uns täglich verhört, obwohl wir die gar nicht verstanden haben und so. Später kam dann noch so von der Reederei, kam dann noch so ein Gesandter da von der Personalabteilung. Und aber er hat sich dann mit denen unterhalten und alles da und dann hat uns dann richtig rausgepaukt. In welchem Zustand war das Schiff denn hinterher? Ja, also da war nichts mehr wieder zu erkennen. Chaos. Die Wohnungen, das war absolut Chaos. Die haben da drin gewütet, wie die letzten Henker. Nach drei Tagen wieder rausgekommen? Ja, nach drei Tagen sind wir wieder rausgekommen. Da wart ihr bedient? Da war mir vorerst, war mir da mal richtig, vor allen Dingen hatten wir Hunger gehabt. Hunger und Durst. Mhm. Es gab nicht ordentlich, also nicht mal was zu trinken in dem Gefängnis? Nein, wir haben ja gar nichts gekriegt. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Drei Tage lang? Drei Tage lang. Drei Tage lang kein Wasser? Na. Mann. Ja, das war meiner Meinung nach kriminell, was die da mit uns gemacht haben. Was für ein Gefühl hast du, wenn du heute nach Rumänien fährst? Das kommt doch sicher ab und zu vor, dass er wieder da unten rumschippert, oder? Ich hab Angst. Das glaube ich, ja. Ne? Ich hab einfach Angst, wenn die Grenze kommt da. Dann kriege ich sogar Albträume teilweise. Weil das war so schlimm gewesen in dem Gefängnis. Und ich habe da manchmal, wenn wir über die Grenze fahren, fange ich an zu zittern und so. Und ich habe richtig Angst davor. Ja. Überhaupt in dem ganzen Ostblock, da habe ich richtig Angst. Frank, das ist ja sehr interessant. Du bist 24 Jahre alt. Wie kommt man denn zu so einem doch recht ungewöhnlichen Beruf? Binnenschiffer. Der Beruf, der hat mich eigentlich schon immer interessiert. So, ne? Mein Vater ist auch selber Binnenschiffer gewesen. Mhm. Habt ihr ein eigenes Schiff? Gehört euch das? Nein, wir haben kein eigenes Schiff. Mhm. Ach, daher auch die Rede, du hast ja gesagt, die Reederei hat sich darum gekümmert, ne? Ja, ja. Ja, mein Vater selbst ist auch Binnenschiffer und früher immer mitgefahren und immer viel Spaß gehabt. Ne? Ihr fahrt ja auch immer, das beobachte ich auch dann vom Rhein aus, immer mit euren PKWs auch über die Flüsse, ne? Die PKWs stehen auf den Schiffen drauf, ne? Die stehen auf den Schiffen drum. Wir haben da für Autokran und so, ne? Ja. Und dann damit fährt man dann halt einkaufen. Ja, und ihr habt in den Schiffen richtige kleine Wohnungen? Richtige, schöne, gemütliche Wohnungen. Komplett alles. Ja. Mhm. Wie viele Tage im Jahr seid ihr auf dem Wasser? Also bei mir ist das so, ich bin 6 bis 7 Wochen weg und 2 bis 3 Wochen zu Hause danach. Und du wohnst in Duisburg? Ich wohne in Duisburg. Und stichst von Duisburg aus immer in See? Ja, so kann man sagen. Wir waren noch mal über dem Eiselmeer gefahren. Da waren es ungefähr 3,5 bis 4 Meter hohe Wellen gewesen, war starker Wellengang gewesen. Und da habe ich auch schon richtig Angst gehabt. Das glaube ich, ja. Wie ist denn das, wenn man so viele Wochen immer unterwegs ist? Ja, ihr legt ja nun mal kurz an, ne, in den Städten. Ja, dann ist Party angesagt. Das ist Party angesagt. Alles Party angesagt, ohne Ende. Aber wie geht das jetzt, Stichwort Freundin? Wenn du immer so lange weg bist, dann sitzt die Arme in Duisburg und hat Sehnsucht, oder wie geht das? Ja, das müsst ihr dir ungefähr so vorstellen, wenn ich von den Städten wieder wegfahre, dann sind sie da auch am Heulen. Also ganz klassisch, die Matrosen hinterlassen gebrochene Frauenherzen. Ja, so ungefähr. Ehrlich? Aber ich komme ja immer mal wieder vorbei, da sieht man sich mal wieder so. Das heißt, du hast in allen größeren Städten, wo ihr anlegt, weißt du genau, wo man hingehen muss, wo man nette Frauen kennenlernt. Ja, richtig. Also ich habe da schon Telefonnummern, Adressen und so, private. Das klingt aber eben nach keiner festen Beziehung, ne? Nein. Wie ist das denn, wenn du dann dich doch mal ein bisschen festlegen möchtest? Ist doch schwierig bei dem Beruf, oder? Ja, das ist, also mit Frauen so, für was Festes ist es also schlimm, ja. Letztendlich müsstest du ein Mädel finden, die dann sich mit dir arrangiert und auch mit aufs Schiff kommt irgendwann, ne? Ja, richtig, aber das ist in der heutigen Zeit also total selten, sowas findet man immer. Ist das eigentlich ein Ausbildungsberuf, den du da erlernt hast? Ja, ja, richtig, das ist ein richtiger Ausbildungsberuf mit Berufsschule, mit allem drum und dran. Binnenschiffer, was ist denn die schönste Strecke für dich? Du hast gerade von den Horrorgeschichten erzählt in Rumänien, wo magst du am liebsten fahren? Ja, nach Holland. Nach Holland? Jawohl. Auf dem Rhein? Ja, oben rein. Ja. So unten daher, ne? Ja. Niederrhein. Ja. Ich hoffe, du kommst auch gar nicht hier durch unser schönes Köln. Doch, da an der Bastei. Weißt du, wo die Bastei ist? Na klar, ja. Da gehen wir immer vor Anker. Da geht der vor Anker. Da gehen wir immer vor Anker. Also irgendwann treffen wir uns vielleicht da mal, wenn ich da Fahrrad fahre. Und wenn du vor Anker gehst, dann wirst du mich ansprechen. Dann komme ich mit meinem Narren rübergefahren und dann hole ich dich ab und trinke mal einen schönen Tass Kaffee bei mir. Sehr gerne, sehr gerne. Und du zeigst mir das Schiff. Was transportiert ihr denn auf eurem Schiff? Kohle, Erz und Getreide. Kohle, Erz und Getreide. Mhm. Lieber Frank, ja. Vielleicht sehen wir uns. Alles Gute. Ja, wann geht's wieder los jetzt? Wann gehst du aufs Wasser? Morgen Nacht. Morgen Nacht. Und wohin geht die Reise dann? Wir gehen wieder nach Ungarn. Nach Ungarn. Nach Komárno. Ja. Wie lange dauert das von Duisburg bis Ungarn? Ich steige auf den Main zu, aber von Duisburg dauert das ungefähr 1,5 Wochen, wenn das gut läuft. 1,5 Wochen, ja. Du wolltest gerade noch was sagen. Ja, ich möchte gerne meine allerliebste Mama grüßen. Dann möchte ich sämtliche Binnenschiffer grüßen. Ja, die Binnenschiffer grüßen wir jetzt wirklich mal. Ja. Und dann ist auch gut mit dem Grüßen. Weil da möchte ich noch eins sagen. Ja. Der Beruf wird von so vielen verkannt. Und wir transportieren ja diese Güter, die an Land für die Wiederverwertung gebraucht werden. Die wir alle brauchen, die wir alle täglich gebrauchen. Ja. Und die Mama ist auch mit an Bord? Nein, ist leider nicht mit an Bord. Die ist früher viel mitgefahren. Die ist jetzt zu Hause in Duisburg. Die ist jetzt zu Hause. Wir grüßen alle Binnenschiffer. Jawohl. Und darf ich noch was sagen? Ja. Appel, du Matrosenschänder. Das ist jetzt eine Geheimsprache, wir lösen mal gar nicht auf. Alles Gute, Frank. Tschüss. Eine Autogrammkarte, ja? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Leg mal auf. Tschüss. 1.35 Uhr und 7 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Uhr 36 und 23 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht sind wir wieder mal ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier erreicht, 0180 5678 111. Und gerade ist ein sehr schönes Fax reingekommen von Frank aus Iserlohn. Und Frank schreibt: Hallo Domian, es gibt eine neue Droge in Deutschland. Weißt du nicht eine Therapie oder ein Gegenmittel dagegen? Die Droge nennt sich ELD. Schon gehört? Es heißt 1Live Domian. Ich bin auch verseucht davon und suche noch eine Therapiemöglichkeit. Kannst du mir helfen, meiner Frau auch? Lieber Frank, ich kann nicht helfen. Es gibt keine Therapiemöglichkeit. Man muss diese Droge einfach immer weiter konsumieren. Das zu diesem Fax. Jetzt geht's weiter mit Stefan. Und Stefan ist 36 Jahre alt. Hallo. Stefan, schönen guten Morgen. Jan, ich bin ganz erstaunt, dass ich durchgekommen bin. Ja, so ist das hier. Manchmal klappt es. Dein Thema. Ich muss mich erstmal beruhigen, aber ich will über Fußfetischismus reden. Aha. Ja, schön. Unterhalten wir uns über Fußfetischismus. Ja, ich bin ein Fußfeti. Habe ich mir jetzt beinahe so gedacht. Auf welche Füße stehst du denn? Fangen wir mal da an. Auf schöne Füße. Männliche Füße oder weibliche Füße? Weibliche Füße. Weibliche Füße. Also weibliche Füße, natürlich weibliche. Also ich bin... Natürlich. Ich bin weder bi noch... Noch schwul. Sondern heterosexuell. Ich bin hetero, ja. Und ich stehe auf weibliche Füße und fast ausschließlich auf Füße. Also Füße sind für mich das Nonplusultra, ne? Also die Füße sind wirklich ein sehr zentraler, sexueller, optischer Reizpunkt für dich. Nicht nur optisch, unbedingt, sondern überhaupt. Ne? Also ja, ein zentraler. Für mich fast das einzige sexuelle, was ich, das ist. Heißt das denn, wenn du dich mit einer Frau beschäftigst, dass du dich fast ausschließlich mit den Füßen der Frau beschäftigst? Ja, fast ausschließlich, ja. Es gibt keinen klassischen Geschlechtsverkehr? Doch, natürlich auch. Doch. Natürlich. Aber fixieren tue ich mich auf die Füße. Was machst du mit den Füßen der Frauen? Ja, ich liebkose sie. Mhm. Also ich liebe die Füße. Ich liebe auch den Fußgeruch. Müssen nicht schön saubere Füße sein, die gecremt und parfümiert sind. Muss nicht. Nicht parfümiert und auch nicht gecremt. Mhm. Aber sie müssen... sie müssen sie sein. Sie müssen einfach ästhetisch sein. Also gut, wenn eine Dame, eine schöne junge Dame, nun den ganzen Tag Turnschuhe an hatte, dann sind auch die Füße der schönen jungen Dame etwas geruchsintensiv. Das wird dich gar nicht stören. Das wird mich nicht stören, aber das muss ich nicht haben. Also es müssen schon gepflegte Füße sein. Und es muss zu der Frau passen. Also sie muss schon mir gefallen, die Frau. Müssen denn die Frauen mit ihren Füßen bei dir auch etwas machen oder bist du der aktive Teil? Nein, die Frauen müssen es auch machen. Mhm. Was müssen die dann mit den Füßen machen bei dir? Ja, die müssten mir zum Beispiel einen runterholen. Mit den Füßen? Ja, die müssen mich schon liebkosen. Also, mhm. Sie müssen mich nicht zum Orgasmus bringen, das ist nicht nötig. Ich muss die Füße nur genießen können. Mhm. Also ich muss sie liebkosen können. Gehe ich recht in der Annahme, dass du, wenn du auf der Straße oder in der Disco oder wo auch immer Frauen siehst, zuerst auf die Füße guckst oder an die, auf die Beine und dir die Füße vorstellst? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und das Tolle ist ja dabei, dass die meisten das gar nicht merken oder wissen. Mhm. Weder meine Kumpels noch die Frauen. Mhm. Und ich kann halt hingucken, ohne dass jemand ahnt, worauf ich stehe. Ja. Wie groß dürfen denn Frauenfüße maximal für dich sein? Oh, ich habe keine große Füße, also 40, 42 ist kein Problem. Das gilt. Mhm. Wie reagieren denn die Frauen, wenn du dann mit denen im Bett gelandet bist und die bemerken deine Leidenschaft für Füße? Irritiert die das oder machen die es gerne mit und lassen sich verwöhnen? Machen es gerne mit, ja. Mhm. Weil die meisten Männer tun das ja nicht. Also die haben mit Füßen nichts am Hut, die meisten Männer. Mhm. Und wenn ich das gegenüber Frauen durchkommen lasse, dann sind sie zwar zunächst mal irritiert, aber danach eigentlich ganz angetan. Denn das ist ja eine außergewöhnliche Vorliebe. Aber fühlen die Frauen sich dann nicht so also was den restlichen Körper betrifft, vernachlässigt, wenn du dich hauptsächlich um die Füße kümmerst? Ja, das tue ich ja nicht. Das stimmt ja nicht. Ich kümmere mich ja nicht nur ausschließlich um die Füße, sondern... Ausschließlich nicht, aber doch schwerpunktmäßig, ne? Ja, aber das mögen sie schon. Mögen. Also, ich bin seit 12 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und die mag es sehr gern. Ach, du hast eine feste Partnerin? Ja, ich habe eine feste Partnerin. Ich habe auch 2 Kinder, sind 8 und 6 Jahre alt. Mhm. Und meine Frau genießt es eigentlich sehr. Mhm. Und sie ist auch so, dass sie auf ihre Füße achtet. Also sie hat sehr schöne Füße. Also die Fußnägel müssen auch schön geschnitten sein. Natürlich. Die Hornhaut muss weg. Unbedingt. Ja. Ja. Und, also die Ästhetik, merke ich schon, spielt bei dir durchaus eine große Rolle auch. Aber ganz bestimmt. Ja. Und das ist für mich sehr wichtig. Und sie hat also sehr schöne Hände. Und ich schließe immer bei einer Frau von den Händen auf die Füße. Kann man auch. Bewahrheitet sich auch. Also jemand, der gepflegte Hände hat, hat auch gepflegte Füße. Und meine Frau achtet sehr drauf und vielleicht noch mehr, weil ich drauf stehe. Wie hat denn deine Frau damals, als du sie kennengelernt hast, vor vielen Jahren? Ich habe auf die Füße geachtet. Nee, wie hat sie denn darauf reagiert, als sie merkte, dass du da so ein Spleen hast in Sachen Füße? Das habe ich sie nicht spüren lassen, das wusste sie damals. Achso, das hat sich so allmählich angenähert. Ja. Aber sie ist halt unheimlich schön und ebenmäßig und sie hat unheimlich tolle Füße, also ihre Füße. Ich habe vergleichbare Füße nicht kennengelernt. Magst du das denn auch, wenn Frauen, oder jetzt in deinem Fall, du bist in einer festen Beziehung, wenn deine Frau sich mit deinen Füßen beschäftigt? Ja, aber... Nicht so sehr. Hat keine Priorität, ist nicht so wichtig. Stehst du auch auf Strümpfe, Frauenstrümpfe? Lieber Füße ohne Strumpf. Lieber Füße ohne Strumpf. Also ich bin echt der Fußfetisch, ne? Genau, ich brauche Füße. Ja, ja. So. Und ich habe eben erfahren oder kennengelernt, dass es sehr viele Fußfetisch gibt. Ja, ganz viele. Und das wusste ich vorher nicht und ich habe erst geglaubt, ich bin allein auf dieser Welt. Und das stimmt gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Was meinst du, mit wie vielen Fußfetischisten aller Couleur ich auch schon gesprochen habe hier? Das wusste ich aber vorher nicht. Ja, ehrlich. Ich hab immer geglaubt, ich bin allein auf dieser Welt. Ich kann dich beruhigen. Irgendwie abartig oder so. Nein, ich kann dich beruhigen. Du bist nicht allein auf der Welt und du bist überhaupt nicht abartig. Ja, vor allem, wie du das jetzt beschrieben hast, das ist völlig, völlig normal fast schon. Also wenn man das so in den Bereich der Fußfetischisten einordnet. Ja, bist du auch Fußfetisch? Nein, ich bin es nicht, aber du erzählst es nur relativ harmlos. Ich habe schon härtere Sachen hier gehört. Ja. Also die auf völlige Stinkfüße stehen und weiß ich was, auf alte getragene Socken und so ein Zeug. Nein, ich brauche schöne Füße. Ja. Ich brauche schöne Füße und das finde ich absolut, das ist für mich das Nonplusultra. Weiß das sonst außer deiner Frau niemand? Hast du mit niemandem bisher darüber gesprochen? Ja doch, mit meiner Mutter. Mit deiner Mutter hast du darüber gesprochen? Ja, ich habe ja, das ist ja das Problem. Ich habe ja meine Mutter hat mir mal ihre Füße gegeben. Wie ihre Füße? Für die Posen. Das war ziemlich heftig. Wie alt warst du da? Ja, jetzt bin ich 634. Erst vor 2 Jahren. Wie, deine Mutter hat... Ja, erzähl mal weiter. Ja, das war ja, ziemlich spannend. Also meine Mutter kam zu mir und wir haben Stress gehabt, überhaupt in der Familie. Mhm. Und ich war ziemlich scheiße drauf, mhm, weil ich zu viel gesoffen hatte. Und ich habe meine Mutter gebeten, ich möchte ihre Füße küssen. Wie bist du denn drauf? Du küsst die Füße deiner Mutter? Ja, ich liebe die Füße meiner Mutter. Also nicht, also jetzt nicht... Ödipus lässt grüßen, oder nee, was? Nee, das will ich gar nicht mehr sagen. Also es ging nicht darum, dass es die Füße meiner Mutter waren. Es war halt die Gelegenheit. War deine Mutter nicht völlig entsetzt, wenn der Sohn sagt, ich möchte entsetzt, deine Füße küssen? Ja, klar, die waren total entsetzt. Aber sie hat es getan. Wie, und du hast die Füße deiner Mutter geküsst? Ja, natürlich, ja, habe ich gemacht. Habt ihr dann seitdem auch hat sich das nochmal wiederholt seitdem? Nein, überhaupt nicht. Also, da bin ich ja beruhigt. Ich bin ja schon ganz entsetzt hier. Ja, wieso? Nein, aber das ist so, oder? Nein, das ist schon sehr ungewöhnlich. Aber ich, ja, ungewöhnlich. Und da hast du deiner Mutter offenbart, dass du darauf stehst, oder wie? Ich hab ihr das offenbart, ja, klar, ich hab ihr das gesagt und sie fand es auch in dem Moment, ja gut, sie war auch entsetzt, aber hinterher haben wir darüber gesprochen und dann hat sie gesagt, es ist in Ordnung. Also, ich muss es mir genau vorstellen können, du hast einmal die Füße deiner Mutter geküsst oder ja, länger nein, sogar? Es kam noch eigentlich die Stimme, sie hat mir einen runtergeholt mit den Füßen. Na, jetzt hört's aber auf. Ja, das ist noch passiert. Also bis gerade fand ich es ja noch irgendwie ein bisschen schräg, aber jetzt finde ich es nicht mehr witzig. Ja, das finde ich witzig, schon ein bisschen witzig. Ich finde es ja auch nicht witzig. Es war für mich ja auch nicht lustig, weil im Nachhinein habe ich ja gedacht, ey, was machst du hier? Stimmt das, was du mir jetzt erzählst? Ja, sonst hätte ich es dir nicht erzählt. Nee, weil ich gerade im Moment etwas irritiert höre und denke, Kannst du dir vorstellen, dass sowas passiert? Es gibt alles Mögliche, ist mir völlig klar, es gibt alles Mögliche, aber du erzählst das fast mit einer Selbstverständlichkeit, dass ich jetzt wirklich irritiert bin. Ja, ich komme selbst nicht drüber. Also ich habe es getan und meine Mutter war, sie ist rausgelaufen. Sie hat es gemacht und ist rausgelaufen und hat gesagt, sprich mich nie wieder an. So. Du warst besoffen? Ja, ich war selber. Sie auch? Bitte? Sie auch? Nein, sie trinkt nicht. Mhm. Weiß deine Frau das? Ja, meine Frau weiß das. Was hat die denn dazu gesagt? Aber mein Vater weiß es nicht. Was sagt deine Frau denn dazu? Meine Frau sagt zu mir, ich habe sowieso eine Ecke ab. Also die kommentiert es nicht weiter. Sie kann sich vorstellen, dass ich sowas tue. Ja. Ekelt dich das im Nachhinein? Ja. Ja, doch. Warst du nicht sehr befangen, als du danach dann zum ersten Mal deine Mutter wieder gesehen hast? Nein, eigentlich nicht, nein. Mhm. Also meine Mutter, ich liebe meine Mutter nach wie vor, aber ich habe kein sexuelles Verhältnis zu ihr. Also ich habe nur ein Problem. Ich stehe auf Füße. Ja. Meine Mutter hat sehr schöne Füße. Mhm. Okay. Und jedes Mal, wenn sie sie zeigt, dann... Mhm. Also ich weiß jetzt im Moment nicht, ob du wirklich eine Klatsche hast, Stefan, ich weiß es nicht. Ich sehe dich jetzt im Fernsehen. Ja, du würdest mir sagen, ich habe eine Klatsche. Ich weiß es nicht, das ist mir alles ein bisschen sehr, sehr suspekt, was du erzählst. Wir haben auch lange schon miteinander geredet. Also was deinen Fußfetischismus an sich angeht, finde ich das völlig in Ordnung. Die andere Geschichte, wenn sie dann stimmen sollte, finde ich sehr bedenklich. Ist nicht mein Ding und mein Geschmack, ich finde es auch nicht in Ordnung. Wir beenden es jetzt mal, würde ich sagen. Okay? Ja. Stefan, tschüss. Okay. Tschüss. Stefanie, 24. Ihr hat's die Sprache verschlagen. Nein, hallo. Hast du das gerade mitgehört? Ja, also ich kann darauf nicht antworten. Nee. Also. Ich eigentlich ja auch nicht. Ja, also da bin ich ja echt noch harmlos. Dein Thema. Ja gut, erstmal ein großes Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Und ja, ich habe ein großes Problem. Und zwar, wir haben seit 14 Tagen neuen Nachbarn. Mhm. Und ja, die Frau von drüben, also mit der habe ich jetzt schon echt super Kontakt. Und ich finde sie einfach süß. Was soll ich tun? Ja. Stefanie findet die neue Nachbarin süß. Was soll sie tun? Wir müssen erst ein paar Sachen klären. Ist Stefanie solo? Nein, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder. Ach du lieber Gott. Nein, das ist kein Problem. Nein, also da hat mein Mann nichts gegen, es sei denn, ich gehe mit dem Mann fremd. Ach so, also soweit sind die Fronten schon geklärt. Ja, also das ja. Und da ist ja jetzt noch ein anderes Problem. Ja. Wir haben uns jetzt unterhalten, also meine Nachbarin und ich, ja. Wir sind schon per Du und alles, das ist hier so. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, wie wir auf das Thema kamen. Und sie sagte, also Männlein und Männlein ist in Ordnung und Weiblein und Weiblein. Da hat mir natürlich die Sprache verschlagen, so wie gerade, und ich wurde rot und ja. Ist sie denn auch in festen Händen? Ja, sie hat auch zwei Kinder. Und die wohnen neben euch, ne? Ja, ich gucke aus dem Fenster und gucke bei denen rein. Aha. Und du hast deinen Mann schon angesprochen? Hast deinem Mann gesagt, dass du sie süß findest? Ja, also ich bin jetzt seit 7 Jahren verheiratet und mein Mann weiß, dass ich eigentlich auch auf Frauen so mitstehe. Mhm. Und er sagt immer, ein bisschen Bi schadet nie. Und schöner Satz, ne? Ja. Hast du denn schon diverse Erfahrungen oder einige Erfahrungen gemacht mit Frauen? Nein. Nein, noch gar nicht. Nein, und deswegen, mich juckt es irgendwie. Und also sie ist wirklich, wenn du sie sehen würdest, ein Traum. Also bei also ihr stimmt alles. Die Grundvoraussetzungen scheinen ja ideal. Ja. Du findest sie süß. Sie sagt auch, dass sie nichts gegen Weiblein hat. Ihr scheint euch gut zu verstehen. Dein Mann hat nichts dagegen. Jetzt nur die Frage, was ist denn mit ihrem Mann? Das weißt du nicht. Nichts dagegen. Wie, das habt ihr auch schon besprochen? Ja. Ja. Mal, wir haben allgemein so, nein, wir haben über die Kinder gesprochen und waren dann bei diesem Thema. Ich weiß nicht warum. Also Stefanie, die Männer gehen tagsüber arbeiten, ne? Vermute ich mal. Ja. Die Kinder sind in der Schule. Nein, um Gottes Willen. Ach, die sind noch so klein, ja. Okay, na gut, die sind im Kindergarten. Ja. Dann ab in die Kiste mit der netten Nachbarin. Ja, toll. Und was ist, wenn sie das doch nicht will? Ja, du musst ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Du hast ja jetzt schon so geschickt gefragt und, oder ihr seid zu dem Thema gekommen. Ja. Ich meine, es ist ja 3 Wochen, sagst du, ne? Wohnt sie erst da? Ja, 2,5. Ja, lass mal noch 2 Wochen vergehen und ihr beide trefft euch immer zum Kaffee und ihr werdet immer schön über das Thema Sex reden und Bisexualität und lesbischen Sex und vielleicht funkt es dann wirklich irgendwann morgens nach der ersten Tasse Kaffee. Mm, schön wär's. Nein, also bei mir ist das Problem, am Telefon kein Thema, rede ich wie ein Wasserfall. Merke ich schon, ja. Ja, aber wenn ich so gegenüber ihr stehe, dann Feierabend. Ach, das gibt sich schon. Mensch, mein Herz plumpst jedes Mal weg. Ja, du musst ja nur wirklich nicht dir vornehmen, beim nächsten Mal gleich sie ins Bett zu zerren. Es geht ja erstmal darum, dass ihr jetzt so eine kleine Vertrauensebene miteinander habt und aufbaut. Na gut, die kann ja noch ein bisschen intensiviert werden. Und du musst noch mehr abklopfen. Flirte doch einfach mal ein bisschen mit ihr. Mach ich doch schon. Ja, noch ein bisschen mehr. Geh noch ein bisschen heißer ran. Bring ihr mal was Nettes mit. Und ja, wie man das halt so macht, wenn man scharf ist auf jemanden. Da piepst dein Telefon, es geht gleich zu Ende, ne? Nee, 5 Minuten haben wir noch. Ja, dann piepst, da haben wir die Piepserei aber immer zu. Die Sache ist klar. Ich würde an deiner Stelle noch ein bisschen warten, mich noch ein bisschen ranrobben an die süße Kleine. Und dann zack, zack. Alle haben nichts dagegen, was wollt ihr denn? Ja, ich weiß auch nicht. Mensch, alles Mist? Wie alles Mist? Ja, ich traue mich nicht, das ist das Problem, aber ich weiß auch gar nicht, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist sie nur so aufgeschlossen und redet darüber und meint das so im Allgemeinen, aber meint mich nicht damit und ja. Dann musst du irgendwann einfach mal fragen, könntest du eigentlich vorstellen, dass wir beide auch Sex miteinander haben? Oh Gott, das Mensch, wir wohnen hier auf einem kleinen Eierdorf. Ja, deswegen Vorsicht, also nicht, dass die Nachbarschaft da in die Brüche geht. Deswegen sage ich ja, dass du dich ein bisschen vorsichtig ranpirschen sollst. Und das umkreisen. Und irgendwann wird eine Situation entstehen, wo diese Frage okay ist. Im Moment kannst du sie wahrscheinlich noch nicht fragen. Und jetzt nervt mich das Piepsen. Stefan, du hast meine Meinung gehört. Ja, ich viel hoffe, es geht gut. Viel Erfolg. Ja, und die Ehe ist nicht wirklich nicht gefährdet dadurch, ne? Nein, ernsthaft nicht. Wunderbar, alles klar. Tschüss. Alles klar, tschüss. Ciao. Francesco, 22 Jahre alt. Jo, ich bin. Na? Ich habe ein Problem, ja. Und das ist, ich habe eine Freundin und die kann gut singen. Ja. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, oder? Ich weiß, sie kann gut singen und gefällt mir auch. Und ich habe auch mit dem Discjockey so geredet, wegen dem Demoband und so, aber das kostet anscheinend viel Geld und so. Du möchtest aus deiner Freundin einen Star machen. Genau. Nein, also nicht so übertrieben. Da ist die Freundin im Hintergrund. Ja, ja. Gib sie mir da mal, lassen wir gleich richtig Tacheles reden. Okay, also ich gebe sie dir mal rüber. Ja. Hallo. Mit wem rede ich? Hä? Mit wem spreche ich? Ich bin die Andrea. Andrea. Und ja. du kannst gut singen, sagt dein Freund. Ja, ich war auch schon 2-mal im Fernsehen. Im Fernsehen schon? Wo denn? Bei wem? Wir waren mal in München im Bavaria Filmstudio. Da haben sie ein Video gezeigt, haben auch im ersten Platz gemacht. Aha. Wie ein Video von dir oder wie? Ja, wir haben da so, da ging es irgendwie um Müll. Um Müll? Ja, und da haben wir da irgendwie von der Schule noch damals ein Lied geschrieben und so. Und das hast du gesungen? Ja. Aha. Aber das kann ich nicht mehr, also. Und gleich gesagt, und dann war mal im Disney Club. Aha. Saß ich da auch schon. Im Disney Club, in dieser Kindersendung? Ja, genau. Ah ja, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 17. 17. Und ja. Du hast im Disney Club auch gesungen, oder? Nee, da wurde man nur interviewt, warum wir das gemacht haben, ah, ja. Und welchen Zweck und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich würde das gern irgendwie probieren, dass ich irgendwie eine Chance kriege. Würdest du denn gerne Popsängerin, Schlagersängerin, Rocksängerin, Rapperin oder was werden? Nein, wenn dann schon so Samstag, also nicht so... Schlager. Nein, Schlager jetzt auch nicht unbedingt, weil so kuschelmäßig, einfach kuschelmäßig. So harmonische Musik, also ja. Nicht so das Bum Bum. Und du meinst, rufst du den Dom ja mal an, der hat hier eine ganze Menge Plattenverträge liegen, der kann dir vielleicht einen rüberfaxen. Nein, so nicht, ich meine, vielleicht könntest du mir da helfen oder sagen, was ich jetzt machen soll, weil ich meine, ich höre von vielen Leuten, ich bin voll talentiert, ich habe voll die schöne Stimme und so, ja. Und ich soll doch was draus machen. Aber ich weiß ja nicht wie. Also ich weiß das natürlich, da ich auch noch keine Karriere als Sänger hinter mir habe, weiß ich auch nicht so recht, wie man das macht. Nein, aber du sitzt schon weiter oben am Hebel. Nein, wie bitte? Du sitzt ja weiter oben am Hebel. Ja gut, aber nicht in Sachen Musik und in Sachen Musikgeschäft. Ich denke, dass du versuchen musst, schöne Bänder aufzunehmen, die an die verschiedenen Plattenfirmen zu schicken, vielleicht ein eigenes Programm einzustudieren, mit dem Programm aufzutreten, so richtig die Ochsentour von unten. Auf Veranstaltungen auftreten, da lernt man halt auch das Handwerk dann. Ja klar, das habe ich ja auch. Es geht nicht von heute auf morgen gleich in die Hitparade rein, ne? Naja, das du bist doch so jung, du musst jetzt erstmal 3 Jahre richtig lernen und was machen und dann hören wir vielleicht von dir in irgendeiner großen Musiksendung mal. Einen konkreteren Tipp habe ich nicht. Also mehr weißt du dann. Nein, kann nicht. Ich. Andrea, tut mir leid. Naja, okay. Dennoch, alles Gute und toi toi toi. Danke dir. Tschüss. Auch. Tschüss. Was die Leute alles wissen wollen. Wie werde ich Schlagerstar oder Popstar? Ganz kurz jetzt noch, 19 Jahre. Chrissy. Chrissy? Ja, hallo. Hi. Hallo. Dein Thema. Mein Thema. Und zwar habe ich ja jemanden kennengelernt, den ich sehr, sehr nett finde. Seit letzter Woche Samstag. Ja. Wir telefonieren noch sehr oft miteinander. Allerdings ist das kleine Problem, dass ich Griechin bin. Und der Türke. Eieiei. Das ist wirklich ein Problem für euch. Ja, für ihn ja nicht, sondern für mich. Warum? Weil ich glaube, das kann so ziemlich jeder Grieche nachvollziehen. Es ist nun mal so, dass wir von klein auf immer mitbekommen, nicht mit Türken rumhängen. Keine gute Nation und ja. All die Sachen. Und auch ich selber hatte auch teilweise die Einstellung, dass jede Griechin oder jeder Grieche so beziehungsmäßig nichts mit einem Türken anfangen sollte. Aber Chrissy, was ja. Für ein Unsinn, was für ein Quatsch. Ja, ich weiß, aber ne? Das wurde mir ja, wie gesagt, so eingeredet und eingehämmert. Und seit ein paar Monaten habe ich mich aber auch irgendwie umgeändert, auch durch Bekannte, auch Sachen erfahren, dass sie auch zum Beispiel Beziehungen hatte auch mit einem Türken. Habe ich mal gedacht, eigentlich auch, warum nicht? Vor allem, wir wohnen auch nicht mehr in Griechenland, sondern auch hier in Deutschland. Und also Chrissy, wir können jetzt leider nicht mehr lange reden, aber der Fall scheint mir völlig klar. Lasst diesen ganzen nationalen Scheiß doch aus euren Köpfen raus. Du hast einen Türken kennengelernt, den du gerne hast. Ja. Dann lieb ihn auch. Ist doch egal, ob er Türke ist oder ob er Grieche ist oder Deutscher oder Schweizer oder weiß der Teufel was. Und versuch diesen ganzen Kram, den man dir anerzogen hat oder der in deinem Kopf ist, zu vergessen. Er ist vielleicht das beste Beispiel, dass man das eben nicht verallgemeinern kann. Liebe deinen Türken. Chrissy, wir können das nicht vertiefen, aber ich glaube, da gibt's auch nichts zu vertiefen. Weg mit den alten Vorurteilen. Okay? Ja. Tschüss, Chrissy. Tschüss. So, meine Lieben. Mann, oh Mann. Schon wieder eine Woche rum. Das geht immer schnell, ne? Mann, Mann, Mann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Leuten im Hintergrund. Bei Gerald Baas, bei Thomas Reintke, Natascha Schwantes, Wolfram Spikowski, Peter Dunajski, Roland Lohr, Luigi Rensinghoff, Tom Wildtauer, Marc Sommer, Marco Rösseler, Elke Büchter und Petra Grützmann. Und unsere Themen nächste Woche heißen lauten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Feindschaften und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Besessenheit. Ich wünsche euch ein nicht besessenes, ein ganz tolles Wochenende und freue mich auf die Nacht Montag, Dienstag, 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.